In Zusammenhang damit, dass anlässlich des 51. Jahrestages des Abschlusses des administrativen Abkommens zwischen Südkorea und den USA die verschiedenen Kreise und Schichten Südkoreas zurzeit einen harten antiamerikanischen Kampf führen, gab der Sprecher der Norddirektion des Gesamtnationalen Sonderuntersuchungskomitees für die Klärung der Wahrheit über die Verbrechen der US-Truppen am 13. Juli eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt ab. An vielen Orten in Südkorea werden die anti-amerikanischen Kämpfe der Bürgerinitiativen und der Bevölkerung verschiedener Kreise und Schichten immer heftiger entfaltet. Dass sich die Explosion des Grolls und Zorns der südkoreanischen Bevölkerung gegen die US-Aggressoren, die in den vergangenen mehr als 50 Jahren unter Berufung auf das administrative Abkommen zwischen Südkorea und den USA in Südkorea allerlei Verbrechen wie Mord und Raub begingen. Es ist eine Schande der Nation, dass in der Gegenwart, wo man nach Souveränität strebt, das administrative Abkommen zwischen Südkorea und den USA ein landesverräterisches Abkommen existiert, das die ausländischen Aggressionstruppen für heilig und unverletzlich hält. Heute, wo die proamerikanische Landesverräterin Park Geun-hye durch die Bevölkerung ihres Präsidentenamtes enthoben worden ist, erweist sich die Abschaffung des unterwürfigen Abkommens als eine unaufschiebbare dringende Forderung der südkoreanischen Bevölkerung. Doch genau wie die vorangegangenen Regimes redet die gegenwärtige Regierung Südkoreas von der Festigung des Bündnisses und hat vor, die US-Aggressionstruppen für ewig in Südkorea stationiert zu halten. Wenn die südkoreanischen Machthaber die US-Aggressionstruppen Hauptverantwortliche für nationale Teilung und Wurzel des Unglücks und Leidens für ihren Retter halten und sich dafür einsetzen, durch proamerikanische Kriecherei und innerkoreanische Auseinandersetzung einen Ausweg zu finden, werden sie wie die Landesverräterin Park Geun-hye, die größte proamerikanische Prostituierte, einen erbärmlichen Untergang erleben. Das sollen sie genau wissen.